1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir starten in eine neue Woche und ihr seid da. Das freut mich sehr und wir beginnen wie immer mit einer offenen Themenrunde. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Sebastian und Sebastian ist 33 Jahre alt. Sebastian. Guten Morgen. Guten Morgen, Sebastian. Was ist dein Thema? Ich lebe in Japan. Oh. Und ziemlich nah am Erdbeben. Wo genau? Dran. Ja, wo genau lebst du? Ich lebe in Saitama. Ist ein Nachbarstaat von Tokio. Ja. Und wie viele Kilometer von Tokio in etwa entfernt? Von Tokio, ich kann 10, 15 Kilometer. Ah ja. Dann bin ich an der Grenze von Tokio. Ja, ja. Wie hast du das Erdbeben denn erlebt und die bisherige Katastrophe? Also das Erdbeben erstmal am Freitag, ich war auf Arbeit, dann sind wir mit einem Kollegen, bin ich dann halt mit einem Arbeitskollegen nach McDonald's, um einen Snack zu holen. Mhm. Und dann hat er angefangen zu rappeln. Mhm. Und haben uns erst gar nichts bei gedacht. Das fängt ja immer eigentlich ziemlich klein an. Ja. Und es wird dann immer stärker und stärker und dann raus hier und nach draußen. Und ja, und dann der erste Gedanke ist, Familie anrufen. Ich habe Familie hier und also als die Haupterschütterung kam, warst du auf der Straße? Dann auf dem Weg raus. Ja. Hat klein angefangen, kann man irgendwie sehr, sehr schwer erklären, weil man hat Leben Deutsche gar nicht mit, wie so ein dickes Erdbeben. Also es fängt klein an, das rüttelt und dann denkt man sich erstmal gar nicht mehr, weil hat man hier ja täglich eigentlich. Ja, ne? Das ist auch interessant, das wusste man, glaube ich, gar nicht in Deutschland so, dass das so oft vorkommt in Japan. Ja. Aber das kam oft vor oder kommt oft vor. Ja, ja, so Vierer, das ist schon normal hier, der Stärke 4. Du hast Familie in Japan, sagst du? Ja, richtig. Wo lebt die Familie? Mit mir, hier in Saitama. Ach, ihr lebt zusammen alle. Warum bist du? Klar. Warum bist du überhaupt in Japan? Der Liebe wegen. Der Liebe wegen. Und wie lange schon? Seit 2002. Ja, und was arbeitest du? Was arbeitest du? Ich bin Englischlehrer. Ah, verstehe. Ja. So, nun sind die Situationen entwickeln sich ja immer dramatischer, so kriegen wir das hier zumindest mit. Wie siehst du die Lage im Moment vor Ort? Also wenn ich jetzt den japanischen News Glauben schenken soll, dann ist alles, also zum Beispiel das Atomkraftwerk ist unter Kontrolle, laut den japanischen News. Mhm. Laut den amerikanischen und englischen News ist, würde ich sagen, was anderes. Die Deutschen auch? Die Deutschen auch, ja. Ist das wirklich so, dass die japanischen Medien die Gefahren so herunterspielen oder gar nicht erwähnen zumindest? Ich denke mal, dass sie uns was verschweigen. Ich denke mal nicht, dass BBC und wer auch immer, ARD, WDR, die Amerikanischen, dass die uns einfach nur Lügen erzählen und Panik machen wollen. Ja. Ich denke mal, da ist schon was Wahres dran ist, was die Wissenschaftler sagen und so weiter. Also von hier aus gesehen klingt die Situation sehr dramatisch. Mhm. Wie weit wohnst du wiederum von den betroffenen Kernkraftwerken entfernt? Circa 52 Kilometer. Das ist nicht weit. Nee, das ist gar nicht weit. Das ist 10 Minuten, wenn der Wind richtig steht. Genau. Hast du Angst? Mhm. Ja, sicher. Sicher doch. Gibt es Überlegungen, was du mit deiner Familie machen wirst, wenn es weiter eskaliert? Ja, wir haben dich ja schon gepackt und wenn es weiter eskaliert, gehen wir in den Süden. Kann man das so einfach? Ist nicht alles, sind nicht ganz viele Straßen zerstört und Infrastruktur? Also von hier aus in den Süden ist nichts kaputt. Mhm. Also wir haben hier schon Risse in den Straßen ab und an irgendwo, aber hier ist wirklich nicht was kaputt. Aber das Problem ist ja, wenn ihr nicht richtig informiert werdet, dann weißt du ja auch gar nicht, wann ihr fliehen sollt. Deswegen höre ich 24 Stunden ausländische Nachrichten. Ja, ja. Weil wenn die sagen, es ist zu spät, dann gehen wir los. Ah. Gibt es denn keine unabhängigen Medien in Japan, die das vielleicht ein bisschen anders darstellen als vielleicht die staatlich orientierten Medien? Ich kenne mich da nicht aus, wie das so. Das eventuell das Internet, was ich aber leider nicht zurzeit ist der Computer kaputt. Ich habe nur mein iPhone und ist auch meine Frau könnte das ja übersetzen. Ja. Aber das ist ja meistens, was die sagen, ist technisches Japanisches, was meine Frau auch nicht versteht. Ach so. Japaner ist wirklich hart, also schwer zu verstehen. Japaner verstehen manchmal ihre eigene Sprache nicht. Mhm. Die haben so viele Schriftzeichen, die können die nicht alle kennen. Und, also ist es nicht nur Gelassenheit, so wie es bei uns herüberkommt, sondern auch einfach, dass die Leute es nicht verstehen, was da los ist. Ja. Zum Beispiel, meine Frau sagt, die erklären uns das hier im Fernsehen mit dem Atomkraftwerk, was die gerade machen, Meerwasser reinpumpen und was auch immer. Mhm. Und meine Frau sagt, ich habe davon keinen Plan. Mhm. Ich hab das nie in der Schule gelernt. In Deutschland lernt man ja teilweise, wie ein Atomreaktor funktioniert in der Schule. Genau. Teilweise, ja. Was hier in Japan den Leuten gar nicht beigebracht wird. Also wir leben ja in dem Land, ich glaube, mit der stärksten Anti-Atom-Bewegung der Welt, ja, glaube ich. Ja. Wenn du mal so zurückblätterst, die letzten Jahre, gab es überhaupt einen Hauch von Kritik an Atomenergie in Japan? Nee, ganz und gar nicht. Überhaupt nicht. Also das gehörte zum normalen Leben dazu. Jupp. Mhm. Das ist hier eigentlich der Nummer 1 Strom. Ja, weil es ja sonst auch keine eigenen Energiereserven gibt in Japan. Weil Japan könnte Windfelder aufbauen. Wir sind eine Insel. Das stimmt, hast du recht. Wind ohne Ende am Meer. Das stimmt, ja. Ja. Wir haben das Meer, wir könnten Kraftwerke im Meer aufbauen und ja. Sebastian, wir sehen hier auch erschütternde Bilder der Zerstörung. Ja. Um dich herum, wo du jetzt lebst, gibt es da auch Zerstörung? Ja, teilweise. Da gibt es ja in den Straßen. Mauern sind umgekippt, vergesse immer deutsche Wörter, weil ich nur gar kaum Deutsch spreche hier. Ich sag mal auf Englisch, Electric Lines, ja, sind in Deutschland ja und im Boden. Ach so. Ah ja, also ja, die, jetzt fällt mir auch das deutsche Wort nicht ein. Die Stromleitungen. Die Stromleitung, genau. Ja, genau. Ja, ja. Die sind in Japan nicht im Boden, die sind außerhalb. Also die sind an festen Masten dran gemacht. Genau. Ja. Entschuldigung für mein Deutsch. Ja. Und die sind teilweise angeknickt. Mhm. So, das ist das Einzige, was wir hier haben. Ja, also und dann, wenn man halt weiter in den Norden geht, in Tokio, wird's von Tokio aus und dann weiter nach Fukushima, wird's immer schlimmer. Ja. Es gibt hier auch Berichte darüber, dass man Jodtabletten verteilt für den schlimmsten Fall. Hast du davon irgendetwas mitbekommen? Nee, das haben die auch in den Nachrichten hier gesagt. Aber du hast doch keine. Nee, es ist im engsten Umkreis von dem Atomkraftwerk nur. Die Leute, die halt in, ja, weiß nicht, 100 Kilometern, 80 Kilometern drumherum leben. Ja. Meine Schwiegereltern leben da zufällig. Ach so, du hast sogar Verbindungen dorthin. Ja, klar. Und wie geht es deinen Schwiegereltern? Meine Schwiegereltern geht es super. Die sind eigentlich, sagen wir mal, 20 Kilometer von der Evakuierungsgrenze mittlerweile entfernt. Also ja. Und haben die ihr Haus, steht das Haus noch? Ja, es steht noch. Ja. Ich habe Freunde in Miyagi, da wo das, wo die schlimmsten Sachen passiert sind. Also mein Freund, ein Kollege von mir, den seine Großeltern leben da. Und glücklicherweise war deren Haus, ist zwar nur 100 Kilometer von der Küste entfernt, aber es war hochgelegen. Also es war auf einem kleinen Berg. Achso, das war natürlich ein Glück. Und die waren dann halt praktisch nach der Tsunami abgeschlossen von der Außenwelt. Mhm. Die hatten Wasser rumrum und... Wird denn in den japanischen Medien zumindest dieses berichtet, dass es eine so große Zerstörung gibt und dass es beispielsweise hier in Deutschland heißt es, in einer Stadt werden über 10.000 Menschen vermisst. Zeigt man das in euren Nachrichten? Ja, das zeigen sie schon. Das schon. Und das wird auch immer abgedatet, die alle paar Minuten, wie viele Leute tot sind, wie viele Leute vermisst sind, Namen kommen ins Fernsehen, Bilder von Menschen mit Schildern, wir sind okay. Ja. Und Familienname und zeige das im Fernsehen, dass die Angehörigen sich keine Sorgen machen sollen. Also du klingst auch noch ziemlich gelassen, finde ich. Weil hier das Leben startet wieder ganz normal bei uns. Mhm. Ich bin jetzt gerade eigentlich auf dem Weg zur Arbeit. Ich habe zwar keine Arbeit, hat zwar zu, aber ich muss ins Büro, um Sachen abzuholen. Ja. Und also Leute, die arbeiten hier und ja. Es sieht ganz normal wieder hier aus, bei uns zumindest. Aber du bist, wie du gerade sagtest, auf der Hut und du hörst ausländische Medien und wirst gegebenenfalls mit deiner Familie fliehen. Ja, logisch. Mhm. Weil wenn der Wind, wenn es da zu einer atomaren Katastrophe kommen sollte, wenn der Wind auch noch ungünstig ist, ist das hier in 10 Minuten. Ja. Also, vorhin im deutschen Fernsehen in der ARD wurde gesagt, dass der Wind offensichtlich sich dreht Richtung Tokio. Mhm. Aber das kann ich jetzt, ich weiß das natürlich nicht, ich kann das nicht fundiert sagen, ich gebe es erstmal so weiter, wie ich es gehört habe. Mhm. Sebastian, ich wünsche dir und deiner Familie von Herzen alles Gute und wir wünschen natürlich dem Land alles Gute, dass, dass nichts weiter Schlimmes passiert. Mhm. Darf ich noch was sagen? Gerne. Ich würde gerne sagen, zu allen Deutschen, die es zuhören, dass Geld spenden irgendwie hier nichts bringen bei den Leuten in Miyagi. Mhm. Wenn die Leute was tun wollen, Leute brauchen Anziehsachen, weil die leben praktisch mit nichts mehr. Mhm. Anziehsachen, Wasser ist schwer zu schicken von Deutschland aus, aber hauptsächlich Anziehsachen. Das ist interessant. Bitte geht zum Roten Kreuz und spendet so viele Klamotten wie möglich. Aha, also da besteht ein Bedarf. Ja. Ja. Also gut. Wasser natürlich, Wasser und Essen, aber... Ja. Das könnte ja von Deutschland nicht so viel schicken. Ja, aber das ist eine gute Information, weil wir da noch nicht so viel mitbekommen haben bisher, wie man, was man spenden sollte. Anziehsachen, es ist super bitterkalt da oben. Ja, gut, Sebastian. Dann danke ich dir, wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Jo. Und, Dankeschön. Ja, von Herzen, alles Gute. Tschüss. Jo, dankeschön. Ciao. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Wenn ihr uns hier erreichen wollt, live. Und weiter bin ich verbunden mit Carsten. Und Carsten ist 41, stimmt das? Das ist richtig. Hallo, guten Abend. Und da ist auch, und da ist auch noch Kirstin. Ja, richtig, genau. Das ist meine Freundin. Aber genau. Ihr ruft nicht aus Japan an? Nein, wir rufen nicht aus Japan an. Ich glaube, egal welche Schicksal im Moment man trägt, stellt das, was man hier im Moment so in den Medien miterlebt, natürlich vieles in den Schatten. Mhm. Nichtsdestotrotz hat man immer so sein eigenes Päckchen zu tragen. Und genau, was ist der Grund deines oder eures Anrufes? Ja, genau. Ich habe dich in der letzten Woche durch Zufall im Fernsehen gesehen. Ich weiß, das gibt die Sendung, die du machst. Und wir haben eine lange Geschichte hinter uns, die aus einer ganz kleinen Geschichte ist, was Großes erwachsen. Das heißt, meine Freundin... Kirsten ist im Januar diesen Jahres operiert worden, an der Wirbelsäule. Mhm. Das nennt sich Wirbelgleiten. Ja, ich versuche das mal irgendwie so laienhaft zu erklären, dass das verstanden ist. Das, dieses Wirbelgleiten begleitet sie schon seit mehreren Jahren. Das hat sich jetzt zugespitzt im alten Jahr und jetzt auch im neuen Jahr, so dass wir einen Arzt aufgesucht haben. Wie macht sich das denn bemerkbar? Was heißt das Wirbelgleiten? Ja, genau. Das heißt, dann der LWS 5, also der letzte Wirbel über dem Steiß, ist mit den Jahren so abgerutscht, dass er drohte, so zur Seite zu rutschen und die Gefahr einer Querschnittslähmung bestand. Und sie konnte vor dieser Operation halt kaum noch lange stehen, nicht mehr gut sitzen. Es ging so los, dass du mit Ibuprofen 800 schon arbeiten musstest, damit diese Schmerzen nicht mehr da sind. Ja. Dann hat mich jetzt unter diesen Wirbelgleiten dann irgendwann mitgeteilt, Mensch, Kirsten ist 34 Jahre alt. Und ach so. Der uns dann aufgefangen hat, hat gesagt, oh Mensch, jetzt sind sie so jung, sie sollten sich einer OP unterziehen. Mhm. Diese OP ist so zu verstehen, dass in den Rücken hinten über dem Steiß 4 Titanschrauben eingesetzt werden und ein sogenannter Cage, ein Käfig, der diese Wirbel versteift. Ja. So. Und diese Versteifung bedingt eben, dass dieses Gleiten nicht mehr weiter fortschreitet. Ist das eine sehr, sehr schwierige Operation mit großen Risiken? Ja, du hast recht. Man hat uns an einen Arzt weiter vermittelt, der uns gegenüber so aufgetreten ist, ein sehr kompetenter Arzt und der das sehr häufig schon gemacht hat. Und der Satz, der so über allem stand, war, das ist mittlerweile Routine, diese Eingriffe. Ja, so, jetzt ist dieser Eingriff im Januar vollzogen worden. Und das ist ja auch der Grund deines Anrufes, du möchtest mit mir über diesen Eingriff reden, vermutlich. Ah, genau. Wie ist denn der Eingriff jetzt verlaufen? Wie geht es denn der Kirsten? Aber das könnte ich Sie persönlich fragen. Gib's mir doch mal eben. Ja, das kann ich dir gerne geben. Sie muss jetzt gerade mal so ein bisschen aus ihrem Halbschlaf wach werden. Sie muss viel liegen im Moment. Ja. Aber ich gebe sie dir eine Sekunde. Sehr gerne. Freue ich mich. Hallo Domian. Hallo Kirsten. Ich hoffe nicht, dass wir dich jetzt stören im Schlaf oder beim Ausruhen. Das ist halt, ich nehme im Moment sehr viele Medikamente und deswegen bin ich immer recht müde. Ja, also Carsten hat uns ja schon etwas erzählt von deiner Erkrankung und von dieser offensichtlich doch komplizierten Operation. Wie hast du sie denn jetzt überstanden? Wie geht es dir? Also die Operation an sich war für 1,5 Stunden angesetzt und ich bin im Endeffekt 7 Stunden operiert worden. Mhm. Als ich aus der Narkose aufgewacht bin, habe ich mich auch direkt gewundert, weil ich eine Uhr vor meiner Nase hatte und habe sofort nachgefragt, warum ich denn nicht auf dem Zimmer bin. Ja. Und daraufhin kam der Operateur zu mir, mit dem wir halt vorher auch dieses Vorgespräch über 1/4 Stunde hatten. Der sagte halt, es wäre reine Routine. Er sagte, es gab Schwierigkeiten bei der OP. Er wäre nicht so klar gekommen, wie er sich das gewünscht hätte. Er hat mich spät abends auch nochmal am Bett besucht, hat aber gesagt, es wäre alles gut gelaufen für die Schwere der OP. Mhm. Er hätte den Wirbel halt nicht so weit zurückziehen können, wie er sich das gewünscht hätte. Und er hätte die Schrauben nicht zum Halten bekommen. Ja. Er hätte einen weiteren Operateur dazu rufen müssen, der ihn dabei unterstützt hätte. Und deswegen wäre das halt so lang gewesen. Also Komplikationen. Es gab in dem Sinne Komplikationen, dass er die Schrauben nicht zum Halten bekommen hat. Wie geht es dir heute? Heute geht es mir sehr schlecht, weil im Nachhinein rausgekommen ist, dass er, was er gemacht hat, völliger Mist war. Also er hat die Operation musste revidiert werden, das nennt sich Revisions-OP. Also nochmal unter das Messer? Nochmal unter das Messer, aber nicht halt mit 4-5 Zentimeter Schnitten, wie er es gemacht hat, sondern der Rücken ist mir jetzt Ende Februar nochmal 20 Zentimeter aufgeschnitten worden. Aber dann bei einem anderen Operateur hoffentlich? Bei einem anderen Operateur, ja. Und er hat mich aber 4 Wochen lang mit dem Rücken so rumlaufen lassen, hat mir nichts gesagt, obwohl es auf den CT-Bildern eindeutig erkennbar war. Und ich auch mehrfach nach den CT-Bildern oder Röntgenbildern gefragt habe, ich möchte die mal gerne sehen. Ja. Und da gab es dann immer irgendwelche Gründe, warum ich die nicht sehen konnte, sei es, dass sein PC abgestürzt ist, dass er das Kennwort auf einmal nicht hatte. Mhm. Also das war ganz seltsam. Ich bin mehrfach bei ihm in der Praxis gewesen, weil ich halt vor Schmerzen geweint. Also offensichtlich ein Ärztefehler? Ja, richtig, ein Arzt-Operationsfehler ist da vorgefallen. Dir geht es jetzt schlecht. Hast du denn die Hoffnung, dass es dann doch wieder richtig funktionieren wird irgendwann? Also ich hoffe auf jeden Fall. Ich darf halt jetzt 6 Monate nach dieser OP nur liegen. Mhm. Also ich darf nur aufstehen, um halt zur Toilette zu gehen, das Nötigste zu machen. Ja, sind halt so Sachen wie Pflegestufe 2 beantragt jetzt bei der Krankenkasse und das sind alles so Sachen, die halt auch... Das heißt, wenn die Operation normal verlaufen wäre, so wie sie verlaufen sollte, wärst du jetzt schon wieder relativ fit? Ja, dann wäre ich jetzt wieder fit. Das stimmt. Die Aussage von dem ersten Operateur war, auch nach 3 Tagen fühlen sie sich, als hätte ihnen jemand in den Hintern getreten. Na toll. Habt ihr Anzeige erstattet? Anzeige in dem Sinne haben wir noch nicht erstattet, weil das wohl die Sache immer erschwert, sollte es mal vor Gericht gehen. Wir haben die Krankenkasse eingeschaltet, den medizinischen Dienst und da werden halt jetzt verschiedene Gutachten erstellt. Mhm. Auf kostenloser Basis muss man aber auch erstmal alles rausfiltern, wissen. Furchtbar. Und, sehr aufwendig. Wenn man in so einer Situation ist, hat man eigentlich überhaupt keine Lust, sich damit zu befassen, weil man eigentlich nur mit seinen Schmerzen kämpft. Ich finde ja immer eine wichtige Frage, wenn man so etwas machen lässt, die Recherche, zu welchem Operateur oder Chirurgen geht man? Wie bist du an diesen gekommen? Über den bin ich gekommen, über meinen Orthopäden. Der hat ihn empfohlen? Der hat ihn empfohlen, genau. Mhm. Richtig. Er würde seit 2 Jahren mit ihm zusammenarbeiten. Und was ja noch nicht so lange ist, ne? Ja. 2 Jahre ist noch nicht so lang. Ist noch nicht so lang, aber er wäre super zufrieden mit dem. Er hätte unheimlich vielen Menschen geholfen. Mhm. Ich habe mich dann auch im Internet mit diesem Mann befasst und Der hat einen guten Internetauftritt. Der hat bei Yameda, glaube ich, ist das. Das ist vom Ärzteverzeichnis. Mhm. Da kann man Bewertungen abgeben. Hat er 97 positive Bewertungen mit einer Gesamtnote 1. Ja, wenn man das dann vorher sieht, dann ist man natürlich beruhigt und denkt, okay, kann man hingehen. Hat er denn, hinterher, nachdem das alles so schief gelaufen ist, hat er es auch richtig eingestanden? Hat er sich entschuldigt bei dir? Nein, eingestanden in dem Sinne hat das nicht. Es hat erstmal dann, ich bin halt woanders in einem anderen Klinikum gewesen und hatte das auch nicht mit meinem Orthopäden abgesprochen, weil die halt sehr eng zusammenarbeiten. Dort sind CT-Aufnahmen angefertigt worden, dann ist das Ganze ans Licht gekommen, dass alle vier Schrauben eine Fehllage haben, mhm, in den Spinalkanal drücken, dass er mir gesunde Bandscheiben kaputt gebohrt hat, mhm, als er versucht hat, die Schrauben einzusetzen, dass daher meine Schmerzen kommen. Da hieß es, sie müssen sich sofort hinlegen, sie dürfen sich nicht mehr bewegen, ansonsten hat das katastrophal. Nein. Da hast du ja was mitgemacht. Du bist 34 Jahre alt. Genau. Richtig. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja wirklich Wahnsinn, Kirsten. Ja. Und die nächsten Monate quasi ans Bett gefesselt. Richtig. Und dann immer noch nicht die Garantie, dass es dann wirklich perfekt wieder ist. Nein. Die habe ich nicht. Mhm. Ich bin auch ganz klar vom letzten Operateur gesagt worden, wir haben keine weitere Chance mehr. Sollte jetzt irgendwie eine Schraube nicht halten, aus irgendwelchen Gründen. Wie lange bist du mit Carsten zusammen? Mit dem bin ich jetzt 1,5 Jahre zusammen. Und was hast du für einen Eindruck, das belastet doch eure Beziehung sicherlich auch, ist die schwere Erkrankung? Nee, die Beziehung selber nicht in dem Sinne, aber unseren ganzen Tagesablauf. Mhm. Also die Beziehung selber nicht. Ich muss sagen, er macht das top. Er hilft sehr gut mir, wo er kann. Ich kann jetzt im Moment halt nur auf der Couch schlafen, weil das Bett viel zu hart ist. Ja. Und ich habe mir hier so ein Lager eingerichtet. Ich rufe ihn nachts über das Handy an, er muss mich zur Toilette bringen. Und also ich muss sagen, in der Form habe ich nicht mit der Unterstützung gerechnet. Also das ist ja ein toller... Ohne ein Knurren läuft das hier. Das ist ja ein toller Liebesbeweis von ihm. Ja, finde ich auch. Also Kirsten, wir wünschen dir gute Besserung. Dankeschön. Dass der Horror relativ schnell vorbeigeht und wir beglückwünschen dich zu deinem Freund. Und das ist schon ein netter Kerl dann. Und grüß ihn herzlich von mir nochmal. Mach ich. Alles klar. Alles Gute euch beiden. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, hier ist Jasmin und Jasmin ist 25. Guten Morgen. Hallo, Domian. Jasmin, hallo. Über was reden wir beide? Ja, bei mir geht es eigentlich darum, dass wir nach fast 2 Jahren Ehe es geschafft haben, dass unser Sexualleben ziemlich eingeschlafen ist. Und das war vorher gut? Ja, schon. Also, sehr gut? Ja, ich weiß nicht, am Anfang haben wir halt eine Fernbeziehung geführt. Da haben wir dann, wenn wir uns gesehen haben, nichts anderes gemacht. Also, wie lange habt ihr euch denn vor der Ehe gekannt? Also wir waren ungefähr 1,5 Jahre zusammen und dann haben wir geheiratet. Was glaubst du so, seit, wenn du jetzt ein bisschen zurückrechnest, seit wann ist es immer weniger geworden? Ja, eigentlich ist es immer weniger geworden, seit wir zusammengezogen sind. Also mit der Ehe dann? Ja, nee, wir haben vorher schon zusammen gewohnt, bevor wir geheiratet haben. Ach so. Mhm. Weil ich bin so nach circa 8 Monaten bei ihm eingezogen. Und ja, das ist dann schon immer weniger geworden, aber... Was heißt denn jetzt weniger geworden? Wie oft passiert's? Also jetzt ist es noch so, einmal in 4 Wochen. Oh, das ist natürlich für ein junges Paar sehr wenig. Ja. Du würdest gerne mehr. Ja, aber ich muss schon auch dazu sagen, dass mein Mann körperlich auch krank ist. Was hat er? Der hat eine Epilepsie. Mhm. Und er hat auch so ein chronisches Erschöpfungssyndrom. Mhm. Dass er halt einfach immer müde und schlapp ist und keine Kraft im Körper hat. Und hatte er denn das vor der Ehe auch schon? Ja, also das wusste ich. Aber das war halt... Aber da hat sich das dann nicht so bemerkbar gemacht in Sachen Sex. Ja, der konnte sich halt immer ausruhen, wenn wir uns nicht gesehen haben. Mhm. Also Wie alt ist dein Mann? Mein Mann ist 33. 33 und schon ein Erschöpfungssyndrom. Was macht denn der vom Beruf? Der war mal Fliesenleger. Ja. Und hat sich damit ziemlich den Körper ruiniert. Und das glaube ich, ein sehr anstrengender Beruf. Ja. Ja, und was macht er jetzt? Inzwischen macht er so Metallmontagearbeiten. Auch nicht gerade eine leichte Arbeit, wahrscheinlich. Ja, nee, das sind so kleinere Teile. Also hat sich das denn mit der Erschöpfung wieder ein bisschen gegeben, oder? Nee, also es ist auch so, dass er halt durch die Epilepsie und so auch Medikamente nehmen muss. Mhm. Und er dadurch halt auch sehr müde und schlapp und so ist. Also das ist natürlich jetzt erstmal die Grundfrage. Glaubst du, dass es letztendlich mit seiner Erkrankung im weitesten und engeren Sinne zusammenhängt? Oder hat es auch andere Ursachen? Also es hängt mit seiner Erkrankung zusammen, aber er schiebt alles darauf. Und das kaufe ich ihm nicht. Das glaubst du nicht. Weil wie reagiert er denn, wenn du so anfängst zu kuscheln und willst ein bisschen? Ja, das ist dann halt immer so, ja, ich habe jetzt Kopfschmerzen und ich bin jetzt müde und ich muss mich erst ein bisschen ausruhen und ja. Das hört man einmal und zweimal. Beim dritten Mal denkt man auch noch, naja, okay, er ist müde und hat eine Erkrankung. Ja. Aber irgendwann ist man skeptisch. Ja, also, ja, das ist halt so, dass ich halt auch nicht das beste Selbstbewusstsein habe, sag ich mal. Mhm. Also ich nehme das auch sehr persönlich, weil ich vor ihm halt keinen anderen Sexualpartner hatte. Ja. Und sowieso immer denke, dass ich vielleicht nicht gut genug bin oder... Aber ihr könnt nicht so offen darüber sprechen, dass du ihn ganz einfach fragst, bin ich dir zu langweilig im Bett? Oh, mein Mann ist viel zu nett, um da ja zu sagen. Also der ist immer... Ich weiß nicht, der wird nie irgendwas sagen, was mir wehtun könnte. Ja, das heißt, so läuft euer normales Alltagsleben harmonisch und gut? Nee, also wir haben schon relativ viel Streit, aber das liegt, glaube ich, eher an mir. Und das liegt einfach auch daran, dass mein Mann und ich beide auch psychisch erkrankt sind. Und das halt einfach schwierig ist manchmal. Habt ihr Kinder? Nee. Also dein Mann hat Epilepsie, er ist erschöpft und er ist psychisch erkrankt. Ja, also wir haben beide Depressionen. Ja. Und er hat auch noch eine soziale Phobie. Mann, da kommt ja einiges zusammen. Ja, ich bin auch nicht besser. Also, was hast du? Ich habe auch also Depressionen und soziale Phobie und ich habe eine posttraumatische Belastungsstörung und ja, ich bin auch schön verpackt damit. Also, da ist natürlich guter Rat kompliziert. Weil da ganz viel berücksichtigt werden muss bei euch. So einfach ist es ja wahrscheinlich dann gar nicht zu lösen, was da Ursache und Wirkung ist, zu sehen. Ja, aber für mich ist die Frage, also mein Mann hat eigentlich, wenn wir dann mal Sex haben, keinen Orgasmus. Mhm. Und er behauptet, dass ihm das nicht fehlt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mann nicht den Orgasmus vermisst. Kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Also nach gesundem männlichem Menschenverstand kann ich mir das auch nicht vorstellen. Hat er denn bis zum Schluss eine Erektion? Ja, teilweise. Also es war auch so, dass er vor anderthalb Jahren oder so ist er am Glied operiert worden. Ach du, es kommt noch was. Noch was? Ja, aber das war eigentlich weil die Erektion nicht so gut war. Mhm. Und dann haben sie ihm dieses Bändchen durchgeschnitten. Mhm. Mhm. Und eigentlich sollte es danach besser werden, aber es ist halt nicht wirklich besser geworden. Du kannst mit ihm auch nicht so offen darüber reden und ihn fragen, ob er sich selbst befriedigt. Also er behauptet, dass er es nicht tut. Er hat es einmal gemacht, das weiß ich. Aber ich bin auch jemand, also ich würde es nicht tolerieren. Mhm. Weil für mich ist es schon fremdgehen. Oh, du bist aber streng. Ja. Eine strenge Jasmin. Ja, irgendwie bin ich streng. Das heißt, du machst das auch nicht? Nein, ich mach das nicht. Nein, um Gottes Willen. Ich muss das aushalten, wenn das dann so ist. Und das ist halt schon schwer. Ich meine, ich bin ja irgendwie noch jung und ich habe auch Spaß an Sex. Und Also ich würde ja sagen, ich bin eine andere Auffassung. Ich finde, dass man auch in einer Beziehung sich selbst befriedigen sollte dürfen, wenn es denn mal so ist. Und man sollte sich gar nicht so viele Zwänge auferlegen. Das macht das komplizierte Geflecht der Sexualität noch komplizierter. Ja, aber ich denke, wenn man sich selbst befriedigt, hat man vielleicht noch weniger Lust auf Sex miteinander. Nicht unbedingt. Nein, nicht unbedingt. Das kann es vielleicht noch mehr trainieren oder auch noch mehr, in Wallung bringen. Aber das ist nicht das Hauptproblem bei euch. Das ist, glaube ich, komplizierter. Ja. Seid ihr beiden denn aufgrund eurer Erkrankungen in psychologischer, psychiatrischer Behandlung betreut? Ja, in psychiatrischer Behandlung. Wir waren jetzt auch gerade vor ein paar Monaten zusammen in einer psychosomatischen Klinik. Mhm. Und ja. Ihr wart zusammen, aber habt nicht in der Klinik über euch gesprochen. Doch, also wir hatten da auch eine Paartherapie, aber irgendwie hat das nicht so viel gebracht, weil halt mein Mann immer nur gesagt hat, es ist doch alles okay. Und hast du denn in dieser Paartherapie das angesprochen mit der Sexualität? Ja, ich habe das schon angesprochen, aber irgendwie, ich weiß nicht, also diese Therapeutin hat halt nur gemeint, dass eben aufgrund seiner Erkrankung ich das praktisch akzeptieren muss und dass das halt so ist, aber ja. Oh, das ist aber wirklich kompliziert. Das heißt, da ist schon sowas passiert wie eine Paartherapie und das hat nicht funktioniert. Ja, aber das waren 3 oder 4 Gespräche, also war nicht viel. Wäre meine einzige Idee, Jasmin, dir das nahezulegen, das nochmal zu versuchen. Denn ich glaube, ihr braucht Anleitung von einem Fachmenschen aufgrund der vielen komplizierten Dinge, die man da berücksichtigen muss bei euch. Da ist mit so einem lockeren Rat ist es nicht getan. Das glaube ich nicht. Ich weiß nur, dass das auf Dauer nicht funktioniert und dass ihr auf Dauer. Vielleicht liegt das ja auch an mir. Also. Naja, erstmal, wie sind die Fakten? Die Fakten ist, du bist eine junge Frau und du hast Lust auf Sex, du bist verheiratet. Ja, aber ich habe auch vom Beginn der Beziehung bis heute 30 Kilo zugenommen. Mhm. Also da gibt es schon so Überlegungen, vielleicht bin ich ihm nicht attraktiv genug. Ja, der sagt zwar immer nein und ich finde dich voll toll und du bist auch voll sexy und. Wie viel wiegst du jetzt? Ach, über 100. Ja, ich meine, dann hättest du die erste Aufgabe, die du alleine lösen musst, nämlich, dass du abnimmst. Ja. Ne? Das könntest du ja schon mal gleich heute Abend nach unserem Gespräch vornehmen. Ja, das habe ich mir schon. Wie kommt denn das, dass du so zugenommen hast? Ja, das hat verschiedene Gründe. Also ich bin halt damals zu ihm gezogen und hab halt die Stadt gewechselt, weil es ja eine Fernbeziehung war und hab halt dadurch sämtliche soziale Kontakte verloren. Mhm. Und auch sämtliche so ein bisschen Frustessen. Ja, es war Frustessen, es war irgendwie viel Einsamkeit und. Gehst du auch arbeiten? Nee, also zurzeit nicht. Das heißt, du hängst den ganzen Tag so zu Hause rum? Ja. Warum? Ja, also es ist halt so, dass ich aufgrund meiner psychischen Erkrankung halt nicht wirklich arbeitsfähig bin. Also, verstehe, okay. Also ich mache aber demnächst wieder so eine Reha, wo ich das lernen soll, arbeitsfähig zu werden. Ah, ja. Also Jasmin, zwei Sachen. Abspecken. Ja. Das kann auf keinen Fall schaden. Vielleicht hat das auch schon eine gute Wirkung auf den Freund, auf den Mann, auf deinen Ehemann. Mhm. Und das andere ist, würde ich dir gerne von meinem Psychologen jetzt noch ein paar Tipps und Adressen an die Hand geben. Geht mal dahin. Macht das mal. Ja, aber wenn mein Mann dann immer nur sagt, ist das alles gut? Also ich finde, wenn da ein guter Psychologe sitzt, und du dem das so erzählst, wie du es mir gerade erzählt hast, wird der sich nicht damit abfinden, wenn der Mann sagt, es ist alles gut. Okay. Dann muss der schon, das ist sein Job und das hat er gelernt, dann muss der da auch ein bisschen verbal eingreifen und euch da zueinander führen und die Konflikte auflegen. Sonst braucht er nicht hier hinzugehen, wenn der nur zuhören soll, das ist ja auch Quatsch. Ja. Ne? Der muss das schon ist was, ja das Problem, wenn man seinen Mund nicht aufmacht. Naja, da muss man ihn schon ein bisschen kitzeln, dass er redet. Ja, aber du noch mal zum Mitschreiben, weil der gerade mithört. Gell, das kann nicht sein, dass der den Orgasmus nicht vermisst. Nein, das kann eigentlich nicht sein. Lieber Mann von Jasmin, geh mal mit, geht mal zusammen zu einer Beratung und lieber Mann von Jasmin, sag wirklich ganz offen, was los ist. Nur so kannst du euch eure Ehe retten, um es jetzt mal ganz dramatisch zu sagen. Denn auf Dauer werdet ihr so unglücklich sein und euch verlieren. Über kurz oder lang. Ja, das will ich ja auch auf gar keinen Fall. Ja, und das will er sicherlich auch nicht. Also muss er auch immer über seinen Schatten springen. Auch wenn es ihm immer leid tut, zu sagen, du bist mir zu dick, dann sag's mal. Ja. Besser das einmal mal gesagt zu haben, als immer zu sagen, ist es alles in Ordnung. Ja, das stimmt. Stimmt, ne? Ja, vor allem es ist ja auch so, dass ich auch versuche zum Beispiel dann mit ihm so in der Fantasie Sex zu haben. Also halt drüber zu reden, was ich jetzt machen würde, wenn er jetzt fitter wäre oder so. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch sowas. Er hört mir gerne zu, aber er kann das nicht selber machen, weil es ihm peinlich ist. Mhm. Und ich weiß nicht, da ist man dann halt auch eingeschränkt an Möglichkeiten, sag ich mal. Genau, über sowas müsst ihr alles in der Paarberatung sprechen. Und sei mal ein bisschen weniger streng, wenn er mal Bock hat, mit sich alleine, soll er machen. Okay. Hat er mehr Spaß auf dich hinterher, sag ich dir. Vielleicht. So, Jasmin, du legst auf und wirst von Inga, meinem Psychologen, angerufen. Okay. Alles Gute. Dankeschön. Schönen Gruß an deinen Mann. Mach ich. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. So, meine Lieben, heute, diese Woche heißt unser Thema. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema, ich hasse mich selbst. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die das sagen, die sich hassen, weil sie ja zum Beispiel ein Verbrechen begangen haben oder weil sie eine große Lüge mit sich herumtragen, eine große Schuld mit sich herumtragen oder weil sie vielleicht einen Sterbenden im Stich gelassen haben oder auch mit Leuten, die sich körperlich hassen, weil sie sich zu hässlich finden oder seelisch hassen, weil sie sagen, ich bin einfach ein mieser Typ und kriege mich so meine schlechten Eigenschaften nicht in den Griff. Ich hasse mich selbst. Das ist das Thema und ihr könnt euch gerne schon anmelden unter domian@wdr.de oder dann gerne natürlich auch in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag anrufen. Heute Freitemennacht und wir machen weiter mit Brigitta. Und Brigitta ist 44. Guten Morgen, Brigitta. Guten Morgen, Domian. Hallo. Brigitta, um was geht's bei dir? Ja, schön erstmal, dass ihr mir zuhört und dass ich eigentlich überhaupt nicht der Typ bin und ziemlich aufgeregt jetzt bin, solche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Aber ich war eigentlich heute ziemlich verzweifelt über meine Ex-Beziehung quasi, die ich versucht habe, hoffnungsvoll wieder ins Leben zurückzurufen. Durch einen Kontakt, den ich jetzt im Anfang Februar wieder zu ihm aufgenommen habe und mich eigentlich frage, und das ist mein Thema, warum tue ich das? Ich verstehe mich selber nicht. Ich sehe mich von außen und höre auch die Ratschläge, die ich von außen bekomme, aber die sind natürlich emotional alle an mich gebunden. Erzähl mir mal ein bisschen was von dieser Beziehung. Zunächst mal die Fakten. Wie lange wart ihr zusammen? Also wir sind seit 2007 zusammengekommen. Über das Internet haben wir uns kennengelernt. Ja. Ganz kurz umrissen, haben dann einen Monat später, anderthalb, uns gesehen und sind seitdem oder haben seitdem bis jetzt November 2010 eine Beziehung geführt. Aber nicht zusammen gewohnt. Eine Fernbeziehung. Geführt, 600 Kilometer. Ah ja. Die eben als da die ganz normalen Schwierigkeiten mit sich bringt. Ich habe zwei Kinder, er hat ein Kind. Das heißt also alle 14 Tage im Prinzip eigentlich die Gelegenheit, sich zu sehen. Ja. Was dann schon halt eben zu Schwierigkeiten geführt hat, weil er zwischendrin halt solche Wochenenden durchaus doch auch für seine eigenen Interessen genutzt hat. Was ich als solches nicht schlimm finde, aber wenn man in einer Fernbeziehung Welche Interessen lebt, hat er denn? Ja, Sport, sportlicher Natur. Ach sowas. Solche Dinge. Das ging bis November? Das ging bis November, ja. Wer hat sich dann von wem getrennt? Ja, er hat im Prinzip jemanden kennengelernt. Und es ist so ein bisschen verschwommen gewesen. Also das ist auch innerhalb von einer Woche passiert. Also er war an einem Wochenende bei mir, ist dann sonntags nach Hause gefahren und die nächste Woche Sonntag war dann im Prinzip schon quasi Schluss. Also da hatte er dann schon jemanden kennengelernt. Da wo er wohnt oder auch? Da wo er wohnt. Glaubst du, dass das so schnell passiert ist oder war da schon länger was im Busch? Nein, also ich habe nach mehreren Nachfragen herausbekommen oder hat er mir erzählt, dass er sie das Jahr über häufiger schon mal gesehen hat, dass er aber nichts mit ihr oder sich mit ihr getroffen hat oder sonst irgendwas. So, und dann hat er gesagt, ich mach Schluss, ich will nicht mehr? Nee, eigentlich hat er das nicht gesagt. Also ich habe ihm das nur mehr oder weniger in den Mund gelegt, weil ich das nicht ausgehalten habe, weil ich das emotional nicht konnte. Weil ich auch nicht wusste, was passiert, da habe ich überhaupt eine Chance, eine Gelegenheit, das in irgendeiner Form so rückgängig zu machen oder nochmal zu bewegen. Und er hat das dann irgendwann so quasi akzeptiert, also oder bestätigt. Was bestätigt? Ich habe dann irgendwann gesagt, ich halte das nicht mehr aus, ich kann nicht mehr, du musst dich entscheiden, tu was. Achso, er hat bestätigt, dass was hat er bestätigt? Ja, und ich habe dann gesagt, du kannst so die Beziehung nicht fortführen, das geht so nicht. Und er hat dann gesagt, okay. Ja, okay, achso, das lief dann eine Weile parallel nebeneinander, also diese Frau bei ihm und du? Naja, im Grunde genommen war das halt eigentlich nur die Woche. Die Woche. Also im Prinzip war das die Woche. Also ich bin dann emotional da total. Du bist ausgetickt und dann hat er sich quasi aufgrund deines Drängens entschieden, hat sich für die Frau entschieden. Genau, ja. Und hat sich dann nicht mehr gemeldet? Genau. Ja. Gar nicht mehr, auch nicht mehr Weihnachten, Neujahr, gar nichts? Ja, von sich aus nicht, nein. Und wie viel Mal hast du dich dann nochmal bei ihm gemeldet? Bis Weihnachten eigentlich mindestens einmal pro Woche. Wie hast du es gemacht? Ich habe einfach angerufen und er ist ans Telefon gegangen. Und wie war die Stimmung dann zwischen euch beiden? Schlecht, schlimm. Immer schlimm? Schlimm, ja. Ich habe ihn furchtbar beschimpft. Und wie hat er denn darauf reagiert, wenn du geschimpft hast? Es prallt an ihm ab. Hat er es gesagt oder hast du das Gefühl gehabt? Nee, das Gefühl. Er spricht nicht. Er redet überhaupt nicht. Also wir haben eigentlich in diesen 3 Jahren unsere Probleme, die wir dann hatten, nie besprochen und haben auch dieses Problem, dass er eine Frau kennengelernt hat oder warum hast du die kennengelernt oder woran liegt es denn? Oder weißt du alles gar nicht? Nee. Der sitzt dann am Telefon und hört dir zu? Weiß. Hört mir zu, ja. Und irgendwann beendest du das Telefonat oder wie? Genau. So, bis Weihnachten fast jede Woche? Und jetzt die letzten Monate, wie lief's da? Also ich habe dann kurz vor Weihnachten halt eben es geschafft, das nicht mehr zu tun, also nicht mehr anzurufen, weil ich natürlich da auch keinen Sinn drin gesehen habe, weil ich ja auch nichts erfahre. Also ich kriege ja für mich auch nichts raus, komme auch für mich nicht weiter. Und habe dann halt eben versucht, mein Leben halt eben tatsächlich zu leben. Und ich habe kein schlechtes Leben, ich habe ein gutes Leben, ich bin gesund. Also wenn ich all die Schicksale, die da vor mir waren, höre, dann ist meins dann für mich verschwindend gering klein. Und habe eigentlich ein gutes Leben. Und wie lange hast du dich dann nicht gemeldet bei ihm? Ja, jetzt bis, also ich habe es ja im Prinzip ausgehalten bis Anfang Februar. Und dann wieder Anfang angerufen? Anfang Februar habe ich wieder angerufen. Und was sagst du denn dann, wenn du dann wieder anrufst? Naja, ich sag mal, eigentlich war der Vorwand, dass ich ihm was geliehen hatte für seine Tochter, was eigentlich für meine Kinder mal gewesen ist und ich das ganz gerne zurück hatte haben wollen und habe ihn halt eben immer wieder gebeten, mir das zurückzuschicken. Das hat er nicht geschafft und habe das eigentlich zum Anlass genommen. Das war der Anlass, aber du bist dann auch auf die Beziehung wiedergekommen. Ich hatte eigentlich immer die Hoffnung, dass wir wieder miteinander reden können oder dass wir emotional wieder miteinander klarkommen können, also normal miteinander klarkommen können. Aber das ging nicht. Ja doch, was er immer gekonnt hat, war, mir alles zu verzeihen. Also er nimmt mir das offensichtlich überhaupt nicht übel. Also ich habe ihn echt übelst beschimpft. Aber hast du denn von ihm irgendein Signal bekommen, dass er sich eventuell wieder zu dir hinbewegen möchte? Ich sag mal, seit Anfang Februar läuft das halt eben im Prinzip so, dass wir tagsüber mehrmals miteinander telefonieren oder uns eben auch SMS schreiben, die halt eben in der Art sind, wie geht es dir, was machst du und wie fühlst du dich, ist keine Frage, weil darauf findet er nie eine Antwort. Und das geht jetzt bis heute? Ja. Und ist er denn mit der anderen Frau zusammen? Ja. Aber darüber spricht er nicht? Nee. Und du sprichst auch nicht die Frage aus, kommst du wieder zu mir? Nee. Es ist so verschwiegen, diese ganze Thematik. Man redet relativ Belangloses. Genau. Weil die Frage... Also belanglos will ich gar nicht so sagen. Ich gebe dir ein Beispiel, was für mich halt eben in der Vergangenheit in der Beziehung sehr wichtig war zu Nacht irgendwie sich eine gute Nacht zu wünschen. Ob das jetzt per Telefon war oder natürlich, wenn man nebeneinander liegt, ist das einfach, aber wenn man auf der Entfernung ist, dann war mir das immer wichtig, sich da zu treffen, spätestens. Und das haben wir jetzt im Prinzip zum Anlass genommen. Und er wünscht mir eine gute Nacht. Jede Nacht? Per SMS quasi, ja. Und ich habe jetzt halt eben festgestellt, deswegen bin ich so emotional aufgewühlt gewesen, dass am Sonntagabend, und das hat er versucht halt eben zu umgehen quasi, dass ich das mitbekomme, dass er Sonntagabend mit der Frau zusammen ist. Und hat mir halt aber trotz alledem diese Gute-Nacht-SMS geschickt und er weiß, wie wichtig mir das ist. Ah, daraus machst du jetzt eine Hoffnung? Auch, ja. Also ich sag mal, so wie er mit mir umgeht, welche Tonlage er hat, wie er mit mir spricht, wenn wir telefonieren, sind das alles immer sehr ruhige... Merkwürdiges Verhalten von seiner Seite aus, finde ich. Ich finde es erstmal merkwürdig. Ich verstehe das nicht, warum er das macht. Nee, ich verstehe das auch nicht. Vielleicht ist er einfach nur nett und will nett zu dir sein. Ja, das habe ich... Und es steckt gar nichts Besonderes mehr dahinter. Ja, das habe ich auch alles versucht, mir klar zu machen und denkt dann aber immer, ja, aber warum... Wenn man noch liebt und Sehnsucht hat, klammert man sich an das kleinste Signal und denkt, na, vielleicht könnte man das so deuten und so deuten. Was ich noch fragen wollte vorhin, während ihr zusammen wart, habt ihr da, wenn ihr dann euch an den Wochenenden gesehen habt, oft gestritten? Das ist ja... Nee, im Gegenteil, wir haben uns wirklich gut verstanden. Ja, oder ihr habt eben nicht über die Probleme geredet, die vielleicht doch anstanden. Ja, ich meine, es hat natürlich schon Situationen gegeben, in denen ich dann halt eben versucht habe, für mich ein Gespräch einzufordern. Also weil ich das einfach gesehen habe, zu sagen, du musst irgendwann darüber sprechen. Es nutzt nichts, wenn das alles liegen bleibt und uns immer wieder einholt. Weißt du, Brigitta, ich würde jetzt an deiner Stelle, nun ist ja doch eine ganze Weile vergangen. Wir haben jetzt schon März, viele Monate, wo er sich ja nun hat auch ein bisschen halt bedenken können. Dieses würde ich so nicht auf Dauer mitmachen, weil das einfach zermürbt. Ich würde ihn schon jetzt bald klar fragen, was er will. Ich bekomme bekomme da keine Antwort drauf. Ja, er wird da wohl sagen, ja oder nein? Nein, ich bekomme da nie eine Antwort drauf. Eigentlich bekomme ich nie Antworten auf irgendetwas. Wie das, wenn du jetzt fragen würdest, kommst du zurück zu mir, dann sagt er gar nichts? Nein. Gar nichts? Nein. Wie hältst du das denn überhaupt mit so einem Typ aus? Ich weiß es. Das ist doch furchtbar. Ja, der ist doch wahnsinnig. Da würde ich da. Wenn ja, vielleicht ist es das eben auch. Auf der anderen Seite, weißt du, ist es dann so, und da verstehe ich mich eben selber nicht. Ich rufe dann an und je nach, natürlich, wenn er dann am Telefon ist und mit mir spricht, dann bin ich sofort beruhigt, weißt du? Ja, ja, ich weiß. Was ich auch noch interessant finde, was man bedenken muss, ist, dass er nie initiativ gewesen ist und hat nie angerufen bei dir. Du rufst immer an. Aber er nimmt immer an. Er nimmt immer an, ja, das ist wohl sein Typ. Er nimmt an, aber du bist diejenige, die, wenn du jetzt nicht mehr anrufen würdest, dann wird das sich ver... Jetzt im Moment würde er auch anrufen. Mhm. Also Britta, Brigitta, entschuldige, ich spüre schon, dass du da eine Entscheidung treffen musst. Ich sage dir, als Außenstehender sage ich dir, dass ich kein gutes Gefühl bei der Geschichte habe und auch kein gutes Gefühl bei dem Typ habe. Und ich dir eigentlich gar nicht große Hoffnung machen möchte, was ich so subjektiv wahrnehme. Das ist ein dubioses, nebulöses Hin und Her. Und wenn er nicht mal manns genug ist, klar zu sagen, was er will, dann kannst du den eigentlich auch vergessen. Also so auf die Idee, dass du sagst, er kann da im Moment selber nicht raus oder kann sich selbst nicht entscheiden und oder muss er das überhaupt? Ja, natürlich müsste er es. Weißt du, ich hab selber Beziehungen hinter mir gehabt und habe mich selber nie eigentlich festgelegt, ne? Also all meine Beziehungen in der Vergangenheit sind darauf basiert, dass ich gesagt habe, es hält so lange, wie es hält und... Mhm. Ja, aber er muss sich doch festlegen, mit welcher Frau er zusammen sein will. Das ist doch arm und ärmlich, wenn der dir deine Gute-Nacht-Simse schreibt und er liegt neben der anderen Frau. Ist doch schrecklich. Ja, das ist schrecklich. Das ist für dich schrecklich, das ist auch für die andere Frau und macht ihn macht es klein in meinen Augen. Mhm. Ich wiederhole das nochmal. Du musst dir eine Deadline setzen und eine... Ich habe das schon so oft versucht und ich schaffe das einfach nicht. Ja, dann musst du noch weiter leiden. Ja. Das ist wirklich immer der Satz, den man dann sagen muss. Wenn du es immer nicht schaffst, dann musst du noch mehr Schmerzen ausmachen. Also es ist tatsächlich so, dass man halt eben einfach sagen muss, ja, ich meine, ich weiß, weißt du, du bist deines eigenes Glückes Schmied und du musst es ja nicht machen, ne? Mhm. Also ich sehe mich da selber schon auch in der Situation, dass ich sage, ja, du musst es ja nicht, du kannst es ja auch lassen. Aber es ist halt eben, da ist der Punkt, deswegen war der Grund meines Anrufs, ich verstehe mich einfach selber nicht, ich kann mich selber nicht fassen und begreifen und weiß halt eben nicht, wo der Punkt ist, wo ich ansetze. Das geht ja ganz vielen Leuten so, die Liebeskummer schon erlebt haben, dass man irgendwie nicht bei Sinnen ist und nicht richtig weiß, was los ist. Deswegen sage ich dir als neutrale Person, zieh schnell einen Strich und zieh eine Konsequenz aus allem. Sag's ihm, dass du dich jetzt so verhalten wirst. Wenn er nicht sagen kann, was er will, wirst du dich nie wieder bei ihm melden. Das ist eine Ansage. Mhm. Und jetzt müssen wir Schluss machen, weil ganz viel Zeit schon hier vergangen ist. Alles klar. Okay. Liebe Brigitta, alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Ciao. 1:49 haben wir und hier ist Werner und Werner ist 53. Guten. Ja, hallo. Ja, Werner, jetzt bist du da. Hallo, Werner. Ja, hier bin ich. Also vor dem Hintergrund dessen, was in Japan stattfindet, kommen mir meine Probleme ehrlich gesagt sehr klein vor und unbedeutend. Aber ich bringe jetzt trotzdem mal eine Geschichte. Mhm. Ich bin seit dem 18.06.92 querschnittsgelähmt. Ja. Ich habe damals einen Kletterkurs für den Deutschen Alpenverein veranstaltet und bin leider 10 Meter abgestürzt mit der Folge einer Querschnittslähmung. Das heißt, du warst Profi? Nein, das nicht. Aber du warst trainiert? Ja, natürlich trainiert. Man muss natürlich immer entsprechende Prüfungen bestehen und so weiter. Aber im Alpenverein braucht man kein Profi zu sein. Na gut, Profi ist übertrieben. Aber du warst schon jemand, der so Ahnung von der Materie hatte. Ja, natürlich. Sonst geht's nicht. Ja. Genau. Ja. Aber natürlich bei weitem kein besonders Spitzenmann überhaupt nicht. Also das ist völlig klar. Wie viele Meter bist du gefallen? 10 Meter. Ja. Bin ja abgestürzt. Ja. Und warum ich heute anrufe, ist im Grunde, ich lebe in einer natürlich entsprechend geeigneten Wohnung, vollkommen selbstständig. Fahrselbstständig. Auto für ein eigenständiges Leben, wie es eigentlich fast jeder Rollstuhlfahrer in meiner Lage will. Jetzt ist am 28. Juli letzten Jahres, 2010, bei mir ein Abszess aufgetreten, und zwar leider genau da, wo man drauf sitzt. Ja. Und das hat für mich natürlich andere Konsequenzen als für einen Nichtbehinderten. Das heißt, mein Hausarzt wusste da zunächst mal keinen konkreten Plan, und der hat dann zu einem Chirurgen verwiesen, und der ist zu mir gekommen und hat bei mir in der Wohnung das Abszess geöffnet. Wie groß ist das gewesen? Das war 5x3 cm und ungefähr 2,5 cm tief. Ja. Mit einem sogenannten scharfen Löffel wird das praktisch, wie wenn man einen Pudding auslöffelt, wird das rausgenommen. Und das war, kann man das sich vorstellen, so auf oder in der Pobacke? Gewissermaßen, ja. Ja. Ja. Und es gibt natürlich entsprechend tiefe Wunde, und da ich und den derzeit auch wegen früherer Thrombosen unter Plavix stand, also gerinnungsverändertes Medikament, hat es natürlich höllisch geblutet, er hat es dann zum Stillstand gebracht. Zwischendurch Frage, du bist ein ganz variabler Mensch, warum bist du nicht in eine ambulante Klinik oder zu dem Arzt in die Praxis gefahren? Das ist eine sehr berechtigte Frage, und heute würde ich dann auch sagen, ich tue es. Ich habe gedacht, es wäre anders zu verantworten, aber man gedacht, na gut, wenn es der Chirurg für verantwortbar hält, hält er es ja, der Profi. Das muss ja nicht ich ihm erklären, was er zu tun hat. Habe ich noch nie gehört, dass ein Chirurg nach Hause kommt und zu Hause sowas macht. Aber erzähl mal, wie das denn weitergegangen ist. Heute würde ich es tun. Einige Tage später ist eine gewaltige Blutung aufgetreten. Ich bin dann mit dem Sanitäter in der Klinik gefahren worden. Die haben das dann wieder zum Stillstand gebracht. Bin da längere Zeit drin gewesen. Da ist auch etwas geheilt. Dann haben sie mich entlassen nach Hause, und dann bin ich vom ärztlichen Pflegedienst immer wieder versorgt worden und habe gesehen, es gibt keinen Heilungsfortschritt, es geht nichts vorwärts, und es gibt in München ein Wundzentrum in Giesing, das hat dann festgestellt, warum, es war eine Infektion drin. War im Grunde auch zu erwarten, denn in meiner Wohnung kann ich die Wunde ja nicht steril halten. Ja, und er hat wahrscheinlich auch nicht steril operiert. Das kann ich nicht beurteilen. Weiß man nicht, aber die Gefahr besteht natürlich auch, dass es da nicht so sauber ist wie in einem kleinen OP. Natürlich, mein Schlafzimmer ist kein Operationsraum, ist völlig klar, dass da andere Verhältnisse herrschen. Ich halte es nach wie vor für ein sehr fahrlässiges Verhalten, aber mein Gott, das ist leider so passiert. Warum ich jetzt eben anrufe, das ganze Geschichte ist so weit, ich bin dann in eine andere Klinik in München gekommen, dort ist es dann vernäht worden, also operativ verschlossen, und bin dann nach einiger Zeit einen gewissen Heilungsfortschritt nach Hause entlassen worden und habe dann in meinem Duschrollstuhl geduscht, und das ist ein normaler Rollstuhl eben, der dafür geeignet ist, und dabei ist leider die Wunde aufgrund von Zugbewegungen auf der Haut wieder aufgegangen. Und du warst alleine? Ja. Und dann war klar, da muss wieder was passieren, und seitdem liege ich halt wieder, und wie gesagt, seit Juli letzten Jahres liege ich nun 8 Monate auf dem Bauch. Das ist ja Wahnsinn. Nur kurz mal auf Toilette oder kurz mal in die Küche, aber dabei habe ich immer die Uhr im Hinterkopf, bloß nicht zu lang sitzen, weil ich sonst der Wunde einen Schaden zufüge. Das heißt, wegen einer eigentlich kleinen und harmlosen Sache hat es sich jetzt so umgehauen. Ja, genau. Und das zeigt halt, wie nah ein Querschnittgelähmter und überhaupt ein Mensch mit einer doch schweren körperlichen Behinderung im Grunde am Abgrund steht. Das glaube ich. Das heißt, ohne die Wunde bin ich völlig selbstständig, fahre Auto, habe auch ein Handbike, mit dem ich schöne Touren unternehme und habe wirklich Freude am Leben. Aber mit dieser kleinen Wunde gibt es eben einen gewaltigen Einschnitt. Also du sagst, du liegst fast nur auf dem Bauch. Ja. Aber es gibt ja doch einige Dinge zu regeln und zu erledigen. Machen das jetzt andere Leute für dich? Ich kann im Moment keine auswärtigen Dinge erledigen außer Haus. Du kannst nicht einkaufen fahren zum Beispiel. Nein, das geht nicht. Kann ich nicht. Nein. Aber du kannst dich zur Toilette rollen, geht das? Ja, das schon. Das schon. Eben kurz, das ist eine kurze Druckbelastung. Ja, wie sieht denn das hinten jetzt im Moment aus? Da ist jetzt ein Pflaster drauf, gibt es auch Spezialverbände. Und vor allem gibt es jetzt, und das hat mir sehr weitergeholfen, das wissen auch viele Querschnittsgelähmte nicht. Es gibt zur Wundheilung einen heilungsfördernden Eiweißtrank. Der wirkt sich so aus, dass das Eiweiß, das für die Wundheilung nötig ist, sich nicht aus den Muskeln, der Körper sich aus den Muskeln holt, was er sonst tun würde, sondern er kriegt speziell zugeführt, und das führt zu einer schnelleren Wundheilung. Ist denn diese Wunde jetzt insofern in Ordnung, dass Hoffnung besteht, dass die richtig normal wieder zuwächst? Ja. Also da sind jetzt keine Keime mehr drin, irgendetwas? Im Moment bin ich davon überzeugt, weil die Wundheilung vorwärts geht und weil es jetzt schon relativ gut aussieht, weitgehend geschlossen ist und ich rechne jetzt damit, dass ich in circa 3, vielleicht 4 Wochen wieder aktiv sein kann und dann wieder anfangen kann, im Rollstuhl zu sitzen. Die Haut muss Druckbelastung erst wieder gewöhnt werden. Das muss man sich auch vorstellen. Das ist für dich dann ein Glück, wieder im Rollstuhl sitzen zu dürfen. Ein großes Glück. Ja, das glaube ich. Und ich bin vor kurzem gefragt worden, wie ich das überhaupt aushalte, ob man da nicht depressiv wird. Mhm. Ich sage, ja, das würde bestimmt mancher werden, aber mein Weg war einfach, der Situation wenig schon liegen muss, zumindest zu versuchen, das Beste abzugewinnen. Zu sagen, okay, ich habe keine auswärtigen Termine, ich habe keine sonstigen Verpflichtungen, ich kann es nur liegen und mich hängen lassen und lesen, Fernsehen oder schlafen. Ja, das wollte ich gerade fragen. Nun liegt man den ganzen Tag auf dem Bauch. Ja. Da liest du guckst Fernsehen oder schläfst. Ja. Und da fällt kommt hier, natürlich, ja. Und da fällt hier die Decke nicht ab und zu auf den Kopf. Ja, mein Gott, natürlich wäre ich, wenn die Sonne scheint, lieber gern draußen. Es ist schmerzhaft zu sehen, dass ich mein Handbike nicht benutzen kann und keine Touren machen kann. Aber du kannst dich doch auf die Seite schon legen, ne? Ja, das schon, aber das kann ich nicht lang, sonst schmerzt die Hüfte. Ah, verstehe. Mein Entscheidend ist halt, dass ich jetzt die richtige Einstellung zu der Situation habe, auch wenn mir manchmal der Rücken wehtut. Aber ohne diese Einstellung ging es im Grunde überhaupt nicht. Bist du denn, bevor das jetzt passiert ist, auch trotz deiner Behinderung noch berufstätig gewesen? Ja, das schon, aber im Grunde eigentlich hobbymäßig. Ach so, was hast du gemacht? Ich habe eine Unfallrente. Ja. Und insofern, ich habe einen kleinen Handel betrieben, aber der ist im Grunde eine reine Liebhaberei. Ach so, und du, das höre ich jetzt heraus, du lebst alleine? Ja. Hast du denn einen Freundeskreis? Ja, schon, aber entscheidend ist eben meine Freundin, die mir sehr stark da hilft. Und bisher schon geholfen hat, auch eingekauft und dies und jenes. Und ohne die wäre es natürlich nicht gegangen. Hast du Freunde oder Freundinnen? Meine Freundinnen gesagt. Die ist eine Freundin. Ist es eine Freundin oder deine Freundin? Meine Freundin. Deine Freundin? Also deine Partnerin? Also. Ja, genau. Wie lange seid ihr beiden schon zusammen? Ja, schon ein paar Jahre. Ja. Und sie ist auch eine Rollstuhlfahrerin und kennt natürlich die Situation bestens. Ja, das ist für sie auch. Damit umzugehen. Ja, aber das ist für sie auch kompliziert. Dann kann sie auch nicht mal so schnell dir mal zur Hand gehen und. Natürlich, aber sie tut das, was sie kann. Das ist entscheidend. Hast du denn eigentlich nochmal Kontakt aufgenommen mit diesem Chirurgen, der dich da zu Hause besucht hat und das gemacht hat? Ja, der Kontakt hat sich dadurch ergeben, dass er mir zweimal eine Mahnung geschickt hatte, trotzdem er vorher, nach meiner Information, wie die Sache weiterging, versichert hat, die Sache wäre erledigt. Trotzdem hat er noch ein paar Mal gemahnt. Ich habe dann nochmal eine E-Mail geschrieben und jetzt hat er endgültig eingesehen. Also den Fehler eingesehen hat er im Grunde auch nicht. Welcher Arzt zieht schon einen Fehler leicht ein? Ja. Aber er hat zumindest gesagt, ja, das ist nicht hundertprozentig gelaufen. Musstest du es denn Untertreibung. Dennoch bezahlen? Nein, hätte ich ja nicht getan. Ja, das ist auch richtig so. Nein, denn für so einen schweren Fehler soll ein Mensch kein Geld verdienen. Mhm. Ich habe das gerade am Anfang gar nicht so richtig mitbekommen. Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, dass dieser Arzt dahin kommt zu dir? Das war ein anderer Arzt, ein Allgemeinarzt, der gesagt hat, ja, da kenne ich einen Studienkollegen, der ist Chirurg und der hat ihn dann hin vermittelt. Ja, das ist einem wirklich eine Lehre, ne? Dass man sowas dann, aber hinterher ist man immer schlauer. Natürlich, aber was ich jetzt für alle im Grunde noch als Schwerpunkt nennen möchte, ist einfach, wenn man schon in der Lage ist, die Einstellung zu haben, ich versuche das Beste draus zu machen. Ja, du merkst, ich höre das auch von der Stimme her. Die Musik. Ja. Nein, ich meine, das auch. Aber ich meine, von der Stimme bist du schon jemand, der sehr vital ist und optimistisch eigentlich auch. Ja, allgemein schon. Ja. So, dann hoffen wir, dass das Ding bald richtig zu ist und du wieder deine schönen Touren jetzt machen kannst im Sommer mit dem Rollstuhl. Danke. Ne? So ein Handbike ist für jeden Rollstuhlfahrer eine super tolle Sache, wenn er die Feinmotorik und Kraft dazu hat. Kann ich nur jedem empfehlen. Glaube ich. Lieber Werner, alles Gute, schöne Grüße an München. Danke, alles Gute. Tschüss. Und auf Wiedersehen. Ja, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik war Tobias Fritz. Morgen wieder freie Themennacht. Ihr könnt euch melden zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne reden wollt. Vielleicht auch über die aktuelle Atomdiskussion in Deutschland. Können wir auch morgen reden. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.